Glitschige Finger von Dashiell Hammett. Regie Otto Düben. Sie sind natürlich bereits vertraut mit den Einzelheiten des Todes meines Vaters. Die Zeitungen sind voll davon. Und das schon seit 3 Tagen. Und ich habe sie gelesen. Aber ich möchte die Geschichte noch mal aus erster Hand hören. Es gibt nicht sehr viel zu erzählen. Frederick Culver war ein kleiner, schlanker Mann von etwas unter 30 und gekleidet wie ein Modell aus Vanity Fair. Seine fast mädchenhaften Gesichtszüge taten nichts, um ihn eindrucksvoller erscheinen zu lassen. Aber nach wenigen Minuten vergaß ich diese Dinge allmählich. Er war kein Gimpel. Ich wusste, dass er bei denen in der Stadt als scharfsinniger Bursche galt. Er war dabei, mit atemberaubender Geschwindigkeit ein lebhaftes Aktien- und Wertpapierunternehmen aufzubauen, ohne sich auf allzu viel Hilfe durch die väterlichen Millionen zu verlassen. Und ich war nicht überrascht, als mir Benny Forman, der es wissen sollte, später erzählte, dass Frederick Culver der beste Pokerspieler westlich von Chicago sei. Vater hat hier seit Mutters Tod vor 2 Jahren allein mit dem Hauspersonal gelebt. Und Sie? Ich bin verheiratet, wissen Sie. Ich wohne in der Stadt. Ja, dann erzählen Sie mal. Letzten Samstagabend schickte Vater Barton ins... Wer ist Barton? Barton ist, war der Butler und Kammerdiener meines Vaters. Ja, also, wohin schickte Ihr Vater Barton? Ins Bett. Das war kurz nach 9. Vater saß dann hier in der Bibliothek und sah einige Papiere durch. Um 7:30 am folgenden Sonntagmorgen fand Barton Vater auf dem Boden liegend. Tot. Gleich rechts von dort, wo Sie jetzt sitzen. Das Messingmesser, das er immer hier auf dem Tisch liegen hatte, steckte in seinem Hals. Da hat denn niemand was gehört? Die Zimmer des Personals gehen nach hinten raus. Und was meint die Polizei? Die Polizei fand blutige Fingerabdrücke auf dem Messer. Auf dem Tisch und auch an der Haustür. Aber bis jetzt hat man den, der die Abdrücke hinterlassen hat, nicht gefunden. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich an Ihre Agentur wandte. Der Arzt, den die Polizei mitgebracht hatte, sagte, der Tod sei zwischen 11 Uhr und Mitternacht eingetreten. Und dann ist da noch etwas. Am Montag erfuhren wir, dass Vater am Samstagmorgen $10.000 in 100-Dollar-Scheinen bei der Bank geholt hatte. Ja, und wo ist das Geld? Ja, davon fehlt jede Spur. Übrigens, meine Fingerabdrücke und die des Personals wurden mit denen verglichen, die Polizei gefunden hat. Es gab keine Übereinstimmung. Tja, ich glaube, das ist alles. Wissen Sie, ob Ihr Vater irgendwelche Feinde hatte? Nein. Weiß von keinem. Vielleicht hatte er welche. Verstehen Sie, eigentlich kannte ich meinen Vater nicht sehr gut. Er war ein sehr zurückhaltender Mensch. Und bis er sich vor 5 Jahren zur Ruhe setzte, verbrachte er den größten Teil seines Lebens in Südamerika, wo die meisten seiner Bergbaubetriebe lagen. Aber fragen Sie doch Barton. Ja, ja, werde ich tun, Mr. Grover. Aber vorher interessiert mich noch... Gibt es irgendwelche Verwandte, die... Ich bin sein einziger Sohn und sein Erbe, wenn Sie das meinen. Dann kümmerte ich mich um die Hausangestellten. Das Hausmädchen und die Köchin konnten mir nichts sagen. Ich nahm mir also Barton vor. Sie wollten mich sprechen, Sir? Ja, Barton. Ist Ihnen an Mr. Grover Abend des Mordes irgendetwas aufgefallen? Nein, Sir. Er war weder aufgeregt noch beunruhigt. Wann hat er sich für den Abend entlassen? Kurz nach 9 Uhr. Er sagte, er wolle nicht mehr gestört werden. Aber das war nichts Außergewöhnliches. Das war fast jeden Abend so. Wie lange sind Sie schon Butler bei Mr. Grover? Seit 1912. Das sind jetzt 11 Jahre. Da sind Sie auch viel in der Welt herumgekommen, was? Sicherlich. Ich war mit Mr. Grover in Yunnan, in Peru, in Mexiko und Mittelamerika. Sie kannten Mr. Grover bestimmt besser als seine Familie. Können Sie sich vorstellen, dass er Feinde hatte? Ich habe mich nie um die Geschäfte und die privaten Kontakte Mr. Grovers gekümmert. Aber ich wüsste von niemandem, der Mr. Grover so gehasst haben könnte, dass er ihn hätte töten können. Baden war ganz der diskrete Butler. Die Unterhaltung brachte nicht viel. Ich unternahm einen raschen Rundgang durchs Haus. Natürlich fand ich nichts. Die Hälfte der Aufträge, mit denen ein Privatdetektiv zu tun bekommt, sind wie dieser. 3 oder 4 Tage sind vergangen, seit das Verbrechen begangen wurde. Die Polizei arbeitet an dem Fall, bis sie nicht weiter weiß. Dann rufen die Angehörigen einen Privatdetektiv, stoßen ihn auf eine Spur, die alt und kalt und total zertrampelt ist, und erwarten... Naja, was soll's. Schließlich habe ich mir diese Art, meine Mäuse zu verdienen, selbst ausgesucht. Also, ich sah Grovers Papiere durch, fand aber nichts, um darüber in Verzückung zu geraten. Es handelte sich meistens um irgendwelche Zahlenreihen. Haben Sie etwas gefunden? Ich schicke Ihnen einen Rechnungsprüfer raus, damit er die Bücher Ihres Vaters mal durchgeht. Geben Sie ihm alles, worum er Sie bittet, ja. Und weisen Sie auch die Bank an, dass man ihm hilft. Selbstverständlich. Und vielen Dank, Sir. Ich nahm eine Straßenbahn und fuhr zurück in die Stadt. Rief Ned Root in seinem Büro an und hetzte ihn raus zu Grover. Ned ist eine menschliche Rechenmaschine mit einer fein ausgebildeten Nase und eben solchen Augen und Ohren. Er riecht den schwachen Punkt in einem Stapel Bücher bereits, wenn ich erst die Decke sehe. Hör mal, Ned, wühl rum, bis du was findest, was Grover belastet. Gib mir einen Anhaltspunkt, damit ich weiterkomme. Wann brauchst du's? Gestern. Na, schnell. Sehr schnell. Ja, ich werd's probieren. Danke. Der Mord besaß alle Merkmale einer Erpressungsgeschichte. Natürlich könnte auch was anderes dahinter stecken. Aber nach der Tat eines persönlichen Feindes oder eines Einbrechers sah es nicht aus. Beide hätten eine Waffe mitgebracht und sich nicht darauf verlassen, an Ort und Stelle eine zu finden. Wenn natürlich Frederick Grover... Aber die Fingerabdrücke sagten nein. Ich versuchte es bei der Kripo. Marty O'Hara und George Dean waren auf den Fall angesetzt. Na, was habt ihr herausgefunden? Wer immer auch die Fingerabdrücke hinterlassen hat, wir kennen ihn nicht. In unseren Akten taucht er nicht auf. Die Klassifizierungen der Fingerabdrücke sind in jede Großstadt im Land gefunkt worden. Bisher keine Reaktion. Und sonst? Nichts Ungewöhnliches? Naja, also 4 Querstraßen von Grovers Haus entfernt ist in der Mordnacht eingebrochen worden. Könnte ja der gleiche gewesen sein. Der Einbruch war nach 1 Uhr nachts. Zeig mir mal den Einbrecher, der einen Menschen umbringt, $10.000 mitgehen lässt und dann ein paar Häuser weiter nochmal einsteigt. Da hattet ihn wohl nicht unrecht. Ich stierte auf das Messer, mit dem Grover getötet worden war, und auf die Fotos der blutigen Fingerabdrücke. In der Hoffnung, eine Eingebung würde mir weiterhelfen. Ja? Klein. Joseph Klein. Ich bin, das heißt, ich war ein Freund von Henry Grover. Dieser Klein, der da hereinspazierte, wirkte trotz seines blühenden Aussehens wie ein verbissener Mensch. 50 oder 55, würde ich sagen. Seine Augen Sein Mund und was er so sagte, schien zwar Humor auszudrücken, aber irgendwie war es nicht das, was manchmal die Milch der Menschenliebe genannt wird. Er war ein hochgewachsener, bulliger Mann, der in einen eng sitzenden, karierten Anzug eingezwängt war, einen rehbraunen Hut trug, Lackschuhe mit lederfarbenen Einsätzen und was es sonst noch an Dingen gibt, die zu so einem Aufzug passen. Und er hielt seinen Körper steif aufgerichtet, als habe er Angst, die Knöpfe an seinen zu engen Kleidern könnten jeden Moment wegplatzen. Auch die Arme hängen ihm hölzern an den Seiten herab, mit dicken Fingern, die reglos, wie ohne Leben waren. Haben Sie uns über den Mord an Henry Grover was zu sagen? Nein. Das heißt, vielleicht doch, ja. 1894 habe ich Henry in Ontario auf seinem Claim kennengelernt. Mit dieser Goldmine hat er übrigens seinen Reichtum begründet. Also, Henry stellte mich als Vorarbeiter ein und bald waren wir enge Freunde. Nun gut, direkt neben dem Claim von Henry hatte Dennis Waldman sein. Und irgendwann war es wegen der Grenzen zum Streit gekommen. Die beiden waren sich ein oder zweimal richtig in die Haare geraten. Aber schließlich hatte Grover wohl die Oberhand gewonnen. Denn Waldman verließ plötzlich das Land. Und? Was soll die Geschichte? Suchen Sie Waldman. Dann finden Sie möglicherweise Grovers Mörder. Waldman war eine fraglos fiese Nummer und er hat seine Niederlage wohl kaum vergessen. Hatten Sie noch Kontakt zu Henry Grover? Ja, aber unregelmäßig. Man schrieb sich mal. Aber manchmal traf man sich. Mr. Klain, was machen Sie beruflich? Schürfen Sie noch? Noch. Oh, nein, nein. Ich besitze einen kleinen Rennstall. Klain sprudelte seine Geschichte nur so herunter. Er sei zur Erholung zwischen zwei Rennterminen in der Stadt. Er sei zwei Tage vor dem Mord angekommen, aber zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt gewesen, um bei seinem Freund vorbeizuschauen. Er habe seinen Trainer entlassen müssen und versuche gerade einen neuen zu finden. Wo wohnen Sie? Im Marquis-Hotel. Und warum haben Sie drei Tage gewartet, ehe Sie hierher gekommen sind, um uns das alles zu erzählen? Ich war mir ganz und gar nicht sicher, ob ich das überhaupt müsste. Im Übrigen war ich mir innerlich nie ganz sicher, ob Henry nicht vielleicht doch was getan hatte, dass dieser Waldman, der war so plötzlich vom Erdboden verschwunden. Und ich wollte nichts unternehmen, was Henrys Namen in Dreck ziehen könnte. Aber am Ende entschloss ich mich zu tun, was zu tun war. Ah ja, dann ist da noch was. Sie haben in Henrys Haus doch Fingerabdrücke gefunden, stimmt's? Also in den Zeitungen stand sowas. Haben wir. Also ich möchte, dass Sie meine Abdrücke nehmen und sie mit denen vergleichen, weil ich... Ja, weil ich beweisen will, dass ich nicht bei Henry war, als er ermordet wurde. Falls Sie vielleicht denken, ich habe ihn umgebracht. Sehen Sie, ich war an der Mord noch mit dem Mädchen aus. Die ganze Nacht. Ist ein gutes Mädchen, hat einen Mann und eine Menge Verwandte. Und es wäre nicht recht, sie in die Sache reinzuziehen. Und deshalb dachte ich mir, ich komme am besten her, erzähle Ihnen alles und lass mir die Abdrücke nehmen und bring die Sache hinter mich. Wir gingen rauf zum Erkennungsdienst. Kleins Fingerabdrücke glichen denen des Mörders nicht im geringsten. Ich ging weg. Ich schickte ein Telegramm an unser Büro in Toronto, in dem ich bat, mir Informationen über die Waldman-Angelegenheit zu schicken. Dann stöberte ich ein paar Knaben auf, die, ob sie nun essen, schlafen oder auch nur atmen, nichts anderes als Pferderennen im Kopf haben. Sie erzählten mir, dass Klain in Rennkreisen als Besitzer einer kleinen Koppel von Galoppern bekannt sei, die so unregelmäßig liefen, wie die Rennkommissare das nur zuließen. Im Marquis-Hotel bestätigte mir der Hausdetektiv, der ein hilfsbereiter Bursche ist, solange ihm die Hand geschmiert wird, Klains Stellung in der Sportwelt. Und er berichtete mir, dass Klain innerhalb der letzten paar Jahre immer wieder mal für ein paar Tage im Marquis gewohnt habe. Ich arrangierte es, dass die Mädchen in der Vermittlung alle Gespräche mithörten, die er in den nächsten Tagen führen würde. Dann ging ich ins Bett. Am nächsten Morgen wartete schon Ned Boots in meinem Büro. Morgen! Na? Morgen, Mr. Privatdetektiv. Ich glaube, es wird ein schöner Tag. Ach was. Ich habe so einiges gefunden. Also schieß los. Grover hat innerhalb des vergangenen Jahres, so weit bin ich zurückgegangen, von seinen Bankkonten fast $50,000 abgehoben, die nicht belegt werden konnten. Ohne die 10.000, die er am Tag vor dem Mord abgehoben hatte. Hier, ich hab's aufgeschrieben. 6. Mai 22, $15.000. 10. Juni 22, $5.000. 1. August 22, $5.000. 10. Oktober 22, $10.000. 3. Januar 23, $12.500. Tatsächlich. Fast $50.000. Ja. Irgendjemand hat sich auf Grovers Kosten satt gefressen. So ist es. Und ich schätze, der Kerl hängt ganz schön mit drin in der Sache. Das solltest du mal nachforschen lassen, Mr. Oberschnüffler. Ned Root hat manchmal eine besonders liebenswürdige Art. Aber meist überhöre ich sie. Ich kümmerte mich, kaum war er weg, um die Telegrafengesellschaften. Sie erhoben das übliche Geschrei über die Respektierung der Privatsphäre ihrer Kunden, aber ich bekam von der Staatsanwaltschaft eine amtliche Verfügung. So wurde überall geschnüffelt. Dann fuhr ich wieder ins Marquis und sah mir die alten Gästelisten an. Klein hatte dort im letzten Jahr vom 4. bis zum 7. Mai und vom 8. bis zum 15. Oktober gewohnt. Das schnitt sich mit zwei Daten, an denen Grover seine Abhebungen gemacht hatte. Ich ging zurück in mein Büro, um die Fakten zu ordnen. Ja? Sie wollen Informationen über eine telegrafische Überweisung von einem Mr. Henry Grover? Ja. Ja und, haben Sie was? Am 3. Januar dieses Jahres hatte Henry Grover $12.500 telegrafisch an Joseph Klein in San Diego überwiesen. Joseph Klein. Und die anderen Daten? Darüber ist nichts bekannt. Ich danke Ihnen. Ich war absolut nicht enttäuscht. Ich hatte Joseph Klein als den Mann identifiziert, der sich an Grover schadlos gehalten hatte. Sofort schickte ich Dick Forley, er ist das Beschattungsass der Agentur, und Bob Thiel, ein junger Kerl, der eines Tages der weltbeste Detektiv sein wird, rüber in Kleins Hotel. Ich gab ihm die Instruktion, ließ ihn genug Zeit, um Posten zu beziehen, und ging dann selber ins Hotel. Klein war weggegangen. Er kam kurz nach 11 zurück, und ich ging mit ihm rauf in sein Zimmer. Alles deutet darauf hin, dass Grover erpresst worden ist. Wissen Sie irgendwas darüber? Nein. Grover zog von seinen Banken zu verschiedenen Zeiten ziemlich viel Geld ab. Ich weiß, dass Sie einiges davon bekommen haben. Ich nehme sogar an, das meiste. Wie steht's damit? Ja, ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich und Henry ziemlich dick befreundet waren, nicht wahr? Ja, also Sie sollten wissen, dass wir alle, die wir mit Keulen rumspielen, unsere Pechsträhnen haben. Immer wenn ich in eine reingeriet, haute ich Henry um eine Dotierung an. Wie zum Beispiel letzten Winter in Tijuana, wo ich eine Menge Pech hatte. Henry borgte mir 12 oder 15.000 und ich kam wieder auf die Beine. Ich habe das aufgemacht. Er müsste einige von meinen Briefen und Kabeln bei seinen Sachen haben. Also, wenn Sie seine Unterlagen durchsehen, dann werden Sie sicher was finden. Wie wär's, wenn Sie morgen früh um 9 im Polizeipräsidium vorbeischauten und wir alles noch mal durchgingen? Nein, ich würde es nicht viel später als 9 werden lassen. Man könnte sonst nach Ihnen schicken. Das war alles, was ich als Antwort erhielt. Ich ging zurück zur Agentur und postierte mich in Erwartung der Nachrichten von Dick und Bob in Reichweite des Telefons. Meiner Meinung nach stand ich fabelhaft da. Klein hatte Grover erpresst. Da war ich ziemlich sicher. Und er war auch nicht sehr weit weg, als Grover umgebracht wurde. Nur die blutigen Fingerabdrücke waren nicht von Klein. Er hatte zwischen dem Mord und seinem Erscheinen im Präsidium 3 Tage verstreichen lassen. Die natürliche Erklärung dafür wäre gewesen, dass sein Kompagnon, der tatsächliche Mörder, so viel Zeit gebraucht hatte, um sich von allem Verdacht zu befreien. Jetzt musste ich an den Komplizen ran. Hallo? Hier ist Dick. Ja? Klein hat wenige Minuten nach dir sein Hotel verlassen und ist zu einem Apartmenthaus in der Polk Street gegangen. Mhm. Apartment Nummer 27, wird von einem George Farr bewohnt. Klein ist immer noch da. Kommst du? Ja, vielleicht bleibt er die ganze Nacht, nicht? Ruft mich nur an, wenn was passiert. Okay. Morgen früh um 7 bin ich selbst da. Ja. Es war kurz nach 8, als er herauskam und die Geary Street hinunterging. Die Jungs zottelten hinter ihm her und ich ging in das Apartmenthaus, um mit dem Vermieter zu reden. Der sagte mir, dass Farr dort schon 4 oder 5 Monate wohne, allein lebe und vom Beruf Fotograf sei. Ich ging rauf und klingelte. Mr. Farr? Was wollen Sie? Farr war ein stämmiger Bursche von 30 oder 32 Jahren, mit trüben Augen, die aussahen, als hätten sie die Nacht nicht viel Schlaf bekommen. Ich bin von der Continental Detective Agency. Ja, und was geht es mich an? Ja, ich bin an Joseph Klein interessiert. Was wissen Sie über ihn? Nichts. Kennen Sie ihn? Nein. Farr, ich möchte, dass Sie mit mir runter ins Polizeipräsidium fahren. Er bewegte sich wie ein Blitz. Und seine störrische Art hatten mich ein bisschen unvorsichtig werden lassen. Aber ich drehte den Kopf gerade noch rechtzeitig und so traf mich der Hieb über dem Ohr statt am Kinn. Trotzdem hob er mich von den Füßen und ich hätte keinen Nickel darum gewettet, dass in meinem Schädel kein Loch wäre. Aber ich hatte Glück und fiel über die Schwelle, womit ich die Tür offen hielt, rappelte mich mühsam wieder hoch, taumelte durch ein paar Zimmer und erwischte einen von seinen Füßen, als der gerade durchs Badezimmerfenster steigen wollte, um sich über die Feuertreppe davonzumachen. Ich erntete im Handgemenge eine aufgeplatzte Lippe, aber nach einer Weile war Farr wieder ganz artig. Ich hielt mich nicht damit auf, mir seine Sachen anzusehen, sondern setzte ihn in eine Taxe und brachte ihn ins Justizgebäude. Ich fürchtete, wenn ich zu lange wartete, könnte Klein mir entkommen. Klein fiel der Kiefer runter, als er Farr sah. Aber keiner von beiden sagte ein Wort. Kannst du mir mal erklären? Nehmen wir dem Kerl hier die Fingerabdrücke ab und bring's endlich hinter uns. Und hab ein Auge auf Klein. Ich denke, er wird uns in ein paar Minuten vielleicht eine andere Geschichte zu erzählen haben. Wie du meinst, Boss. Wir stiegen in den Aufzug und brachten unsere Männer rauf zum Erkennungsdienst, wo wir Farrs Finger auf das Stempelkissen drückten. Fels, er ist der Experte der Abteilung, warf einen Blick auf die Ergebnisse und wandte sich zu mir. Tja, und was nun? Wieso was nun? Das ist nicht der Mann, der Henry Grover getötet hat. Klein lachte, Farr lachte, O'Hara lachte und Fels lachte. Ich nicht. Ich stand da und tat so, als dächte ich nach, während ich versuchte, mich wieder in den Griff zu kriegen. Klein lachte immer noch und drehte mir sein hässliches Gesicht zu. Wollen Sie mir vielleicht doch mal die Fingerabdrücke abnehmen, Herr Detektiv? Ja, genau das. Ja, irgendwas muss ich ja sagen. Klein streckte seine Hände Fels entgegen, der sie ignorierte und sich mit beißendem Spott an mich wandte. Am besten machst du das diesmal selber, damit du sicher bist, dass auch alles in Ordnung ist. Gar keine schlechte Idee. Ich war total außer mir. Natürlich war es mein eigener Fehler, aber ich hatte mich genug verrannt, um, was es auch war, bis zum Ende durchzuziehen. Da denn mal her mit den Fingerchen, Klein! Ich ging rüber und griff nach einer von Kleins Händen. Ich hatte das zwar noch nie gemacht, aber ich hatte oft genug gesehen, wie es funktionierte, um mich irgendwie rauszuwinden. Ich fing an, Klein die Finger einzufärben und stellte fest, dass ich sie falsch hielt. Meine eigenen waren mir im Weg. Dann kam ich dahinter, was wirklich los war. Die Kuppen von Kleins Fingern waren zu glatt. Oder vielmehr zu rutschig, ohne das leicht Haftende, das nun mal zur menschlichen Haut gehört. Ich drehte seine Hand so schnell rum, dass ich ihn beinahe zu Fall gebracht hätte, und betrachtete mir seine Finger. Ich wusste nicht, was ich zu finden erwartet hatte. Und ich fand auch nichts. Zumindest nichts, das ich hätte benennen können. Herz, sieh dir das mal an! Da, da soll doch... Und dann waren wir beide ein paar Minuten damit beschäftigt, Klein niederzuringen und uns auf ihn zu setzen, während O'Hara Farr beruhigte, der plötzlich ebenfalls in Bewegung geraten war. Als alles wieder friedlich war, untersuchte Pfalz sorgfältig Kleins Hände und kratzte mit dem Fingernagel an ihnen. Dann sprang er auf. Hey, was ist denn los? Wart's ab, wart's ab! Er holte ein Tuch und irgendeine Flüssigkeit und reinigte Klein gründlich die Finger. Wir nahmen ihm noch einmal die Fingerabdrücke ab. Sie stimmten mit dem Blutigen im Hause von Grober überein. Dann setzten wir uns alle hin und hielten einen netten Plausch, nachdem Klein und Farsig entschlossen hatten, auszupacken. Ich habe Ihnen doch von den Scherereien erzählt, die Henry mit diesem Waldman hatte. Und dass er sich bei dem Streit schließlich durchsetzte, weil Waldman verschwand. Naja, Henry hat ihn umgelegt. Er erschoss ihn eines Nachts und verscharrte ihn. Und ich beobachtete ihn dabei. Grover war damals ein gefährlicher Bursche, ein viel zu unangenehmer Hombre, um sich mit ihm einzulassen. Und deshalb versuchte ich gar nicht viel Aufhebens aus ihm zu machen, was ich gesehen hatte. Aber irgendwann dann doch. Woher der Mut, Klein? Ja, als er älter und reicher wurde, da wurde auch weicher. Also viele Menschen werden das. Er hat sich wohl mit der Sache rumgequält. Als ich ihn vor 4 Jahren zufällig in New York traf, da war er ganz schön zahm geworden. Er erzählte mir, dass er den Ausdruck in Waldmans Gesicht, als er ihm die Kugel verpasste, nie habe vergessen können. Und dann gingen Sie Grover um die Tausende an? Ich kriegte sie ohne weiteres. Und die anderen Male? Wenn ich wieder mal pleite war, fuhr ich entweder zu ihm hin oder schrieb ihm ein paar Worte. Und jedes Mal rückte er mit den Kröten raus. Aber ich achtete darauf, dass ich ihm nicht allzu sehr im Nacken saß. Ich wusste, was für ein Teufel er früher gewesen war. Und wollte ihn nicht so weit bringen, dass er verrückt spielte. Aber genau das passierte schließlich. Am Freitag. Jetzt wird's interessant, Klein. Was war am Freitag? Freitag sagte ich ihm am Telefon, dass ich Geld brauchte. Und er sagte, ruf mich wieder an und gebe mir Bescheid, wo ich ihn am nächsten Abend treffen könne. Samstagabend gegen 9:30 klingelte mein Telefon und er forderte mich auf, zu ihm zu kommen. Ich fuhr zu ihm raus und er erwartete mich auf der Terrasse und brachte mich nach oben und gab mir 10.000. Na, natürlich wollte ich gleich wieder weg, als ich das Geld hatte. Aber ihm muss zur Abwechslung mal irgendwie nach Reden zumute gewesen sein. Denn er hielt mich da eine halbe Stunde oder so fest und quasselte über Leute, die wir oben in Kanada gekannt hatten. Und dann wurden Sie nervös, oder? Er bekam plötzlich diesen Blick, wie er ihn gehabt hatte, als er noch jung gewesen war. Dann brauste er mit einmal auf und ging auf mich los. Er packte mich an der Gurgel und bog mich nach hinten über den Tisch. Und meine Hand stieß plötzlich gegen dieses Messingmesser. Die Frage war, ich oder er? Und da stieß ich es ihm dahin, wo es den größten Nutzen hatte. Und dann hauten Sie erst mal ab, schätze ich. Und wie kamen Sie auf die Idee mit Farr? Na ja, die Zeitungen am nächsten Tag waren ja voll davon und brachten jede Menge Zeugs über blutige Fingerabdrücke. Das gab mir vielleicht einen Schock. Denn ich hatte sie einer ganzen verdammten Bude hinterlassen. Und dann kam mir der Gedanke, dass Henry meinen Namen irgendwo unter seinen Papieren haben musste. Vielleicht hatte er ja ein paar von meinen Briefen und Telegrammen aufgehoben. Ich meinte, früher oder später würde die Polizei mir ein paar Fragen stellen wollen und... Und ich säße da mit Fingern, die auf die blutigen Abdrücke passten und ohne etwas, was Farr ein Alibi genannt hätte. Farr, George Farr. Ja, der fiel mir in dem Moment ein. Er war an der Ostküste Spezialist für Fingerabdrücke, verstehen Sie? Ja, ich ging zu ihm und erzählte ihm die ganze Geschichte. Und wir knobelten miteinander aus, was zu tun sei. Er sagte, er würde meine Finger präparieren. Und dann sollte ich zur Polizei gehen. Die Geschichte erzählen, die wir uns ausgedacht hatten, und mir die Abdrücke abnehmen lassen. Und dann wäre ich außer Gefahr. Er schmierte mir also die Finger ein und sagte, ich sollte darauf achten, niemandem die Hand zu geben oder irgendwas anzufassen. Ich tat, was er sagte. Und alles lief wie am Schnürchen. So ganz glatt scheint das aber nicht gelaufen zu sein. Sonst säßen Sie ja jetzt nicht hier. Weil dieser kleine, fette Kerl, dieser Detektiv, gestern Abend rüber ins Hotel kam und mir praktisch sagte, seiner Meinung nach hätte ich Henry umgebracht. Und ich käme am besten heute Morgen hierher. Und dann rannten Sie sofort wieder zu Farr. Sagen Sie mal, Farr, ich habe falsche Abdrücke schon früher gesehen, aber noch nie so gute. Wie um Himmels Willen haben Sie die nur gemacht? Diese wissenschaftlichen Typen sind schon ulkig. Da blickte dieser Farr als Helfershelfer einer netten langen Knaststrafe entgegen. Und trotzdem fing er mit einem Mal an zu strahlen und antwortete mit einer Stimme, die vor Stolz fast platzte. Ganz einfach geht das. Ich besorgte mir jemanden, von dem ich wusste, dass seine Fingerabdrücke in keinem Polizeiregister waren. Ich wollte da keine Panne riskieren. Nahm seine Abdrücke und übertrug sie im üblichen Belichtungsverfahren auf eine Kupferplatte, wobei ich die Konturen ziemlich tief in das Metall ätzte. Dann überzog ich Kleins Finger mit Gelatine, nur so viel, um alle Hautreliefs abzudecken, und drückte sie gegen die Platten. Auf diese Weise bekam ich fast alles bis zur letzten Pore drauf. Als ich 10 Minuten später das Büro verließ, saßen Farr und Fels immer noch Knie an Knie da und quasselten aufeinander ein, wie das nur zwei Leute können, die über dasselbe Thema völlig ausrasten. Sie hörten Glitschige Finger nach einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Die Personen und ihre Sprecher waren Detektiv Horst Bollmann, Frederick Grover, Reinhard von Stolzmann, Barton, Butler, Fred C. Siebeck, Ned Root, Peter Rühring, Marty O'Hara, Manfred Mayhöfer, George Dean, Dirk Plönissen, Joseph Klein, Klaus Beusen, Dick Foley, Ernst Konerek, George Farr, Christoph Hofrichter, Fels, Joachim Jung, Telefonstimme Anke Zillig, Regie Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1990.